WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, wir melden uns pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute haben wir ein festes Thema und das Thema heißt für immer zerstritten. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die mit jemandem tief zerstritten sind, eigentlich ohne Hoffnung auf Versöhnung. Also zerstritten vielleicht mit den Eltern, mit den Geschwistern, mit dem ehemals besten Freund, dem Ex-Partner oder vielleicht auch einem Arbeitskollegen. Erzählt mir, was genau passiert ist. Wenn ihr mir das gerne erzählen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 kostenfrei oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist Ingrid und Ingrid ist wie alt? 78. Guten Tag, Ingrid. Guten Abend, Domian. Ja, schön, dass du da bist. Ja. Ja, ich du hast hörte dich zu das letzte Thema. Woche von der Themennacht. Ja. Und das trifft genau ein Thema, was mich eben doch sehr umtreibt. Ja, mit seit wem? Jahren. Mit wem bist du denn zerstritten? Seit 3 Jahren mit meiner ältesten Tochter. Wie viele Kinder hast du? Ich habe 2 Kinder. Mit der und die älteste ist aus erster Ehe und dann habe ich noch eine Tochter aus zweiter Ehe. Seit 3 Jahren mit der Tochter zerstritten. Warum? Ja, es ging darum, zu dem Zeitpunkt war mein Mann sehr krank schon, schwer krank. Wir wussten, dass er nicht mehr lange zu leben hatte. Er wusste es auch. Und dann hat sie versucht, weil wir durch die lange Krankheit meines Mannes auch geltlich nicht mehr so gut dran waren, hat sie versucht, uns das Haus, ja, wie soll man das sagen, so über unseren Kopf hinweg zu verkaufen, hat uns also einen Makler geschickt und mit Angeboten und unter der hat also gesagt, damit man mal wüsste, was das Haus wert sei und so weiter. Und da habe ich erst noch gut, glaube ich, wie ich bin, gesagt, na gut, man kann sich das ja mal anhören, ne? Aber sie hatte doch gar keine Vollmacht dazu, das zu... Nee. Das war ja auch nur, weil sie ja sich solche Sorgen um uns machte, nicht? Und nun hatte sie das also erst mal angeleiert. Naja, also das habe ich ganz schnell dann, oder wir, mein Mann, hatte ich zu dem Zeitpunkt noch ein paar Wochen wieder nach Hause geholt. Und da habe ich zu ihr gesagt, du, das ist jetzt absolut der falsche Zeitpunkt. Aber da musst du doch schon sehr irritiert gewesen sein, dass die Tochter dir da einen Makler ins Haus schickt. Natürlich. Ja. Natürlich. Ja. Aber ja, sie machte sich eben Sorgen und sie hatte dann auch schon Wohnungen für uns gefunden. Und also die waren aber wirklich, also... Wie viel Geld war das Haus denn zu dem Zeitpunkt wert? Ja, zu dem Zeitpunkt war es um 200.000 wert. Ja, immerhin. Und aber es war noch eine Hypothek drauf, ne? Wie viel? Wie hoch? Ich frage mich jetzt was, vielleicht was das war. Ja, also irgendwas... Wer, 70, um 70.000. Also, verstehe. Kommt, oder was, ne? Heißt denn das im Klartext, dass sie das Geld einsacken wollte und dass diese Sorge um euch nur vorgeschoben war? Ja, also zumindest unter dem Motto hat sie es gemacht, ne? Und naja, also es nahm dann Formen an, dass sie also uns auch Szenen gemacht hat, vor allen Dingen mir gegenüber und in einer Art und Weise, dass das konnte ich also auch überhaupt nicht akzeptieren. Und naja, dann sagte sie also nur, ja, sie hätten einen Anwalt, einen bekannten Anwalt und der verkaufte so Pakete, wo so alles Mögliche drin wäre, unter anderem eine Patientenverfügung und die hatten wir nämlich nicht. Was man ja immer haben sollte. Ja, sollte man haben. Dann hinterher ist man dann schlauer. Ja. Und naja, und da habe ich gesagt, ja gut, das kann man sich ja mal anhören, ne? Ja, ja. Und naja, und dann rief sie mich 2 Tage später an. Ja, sie hätte jetzt das Schreiben schon zu Hause von dem Anwalt, aber ich müsste das möglichst schnell unterschreiben, weil der Anwalt ein paar Tage später in Urlaub ginge. Naja, und da habe ich gesagt, gut, hole ich mir raus. Aber sie hat auch gar keine Zeit, sie drückte mir den Umschlag nur in die Hand und dann habe ich das mit nach Hause genommen. Und dachte, ich lese mir das in Ruhe durch. Mein Mann war zu dem Zeitpunkt wieder im Krankenhaus. Ja, und dann habe ich mir das durchgelesen, beziehungsweise ich brauchte es nicht groß durchzulesen. Als ich den Umschlag also aufmachte, las ich als erstes nicht Patientenverfügung, sondern Generalvollmacht. Nein. Ja, Das heißt, sie wollte die Generalvollmacht über euch haben? Ja, und ich hätte nichts mehr, gar nichts mehr machen können. Also es stand genau einzeln aufgeführt, über was alles, also... Das ist ja... Also, sollen Sie eine Entmündigung rein? Es ist ungeheuerlich und es ist ungeheuerlich dreist. Ja. Dachte sie, du bist so doof, dass du das nicht liest? Ja, das hat sie mir ein paar Mal, hat sie vor mir gestanden mit erhobenen Händen und wie bescheuert bist du eigentlich, hat sie zu mir gesagt, ne? So vorher, weil sie dich so eingestuft hat? Ja, weil ich nicht so drauf einging, wie sie das vielleicht erhofft hatte. Aber als du das gelesen hast, Generalvollmacht, das heißt komplette Entmündigung deiner Person, sie kann alles machen mit eurem Geld, mit dir und alles Mögliche. Hast du da zum Telefon gegriffen und hast die zur Sau gemacht? Oder nein, was? Gar nicht. Ich habe überhaupt nicht drauf reagiert. Erstmal, ich habe es mit meinem Mann besprochen. Der war also bis zu seinem Tod völlig klar. Wiederum muss das für deinen Mann, der ja nur auch sehr schwer krank war, ein schwerer Schlag gewesen sein. Ja, wir hatten immer Schwierigkeiten mit ihr und er hat sich wirklich sehr bemüht um sie immer, das kann ich nicht anders sagen, aber sie hat ihn zum Schluss auch ganz schofel behandelt, also das muss ich sagen. Aber erzähl mal bitte, wie hast du dich denn weiter dann verhalten? Ja, das mein Mann und ich haben das besprochen und dann haben wir hatten dieses Berliner Testament und dann haben wir besprochen, Testamentsänderung zu machen und sie auf den Pflichtteil zu setzen. Berliner Testament, erklärst du kurz, was heißt das? Dass man sich gegenseitig zu Erben einsetzt. Ah ja, okay. Ne? Und dann habe ich zu meinem Mann noch gesagt, weil ich wusste ja, es ist mit ihm nicht mehr lange, da habe ich nur gesagt, wollen wir denn nicht aber zumindest eine Klausel reinnehmen, dass wenn sich nochmal irgendetwas an dem Status ändert, dass derjenige, der übrig bleibt, egal wer es jetzt ist, dass der eine Möglichkeit hat, das vielleicht nochmal zu ändern. Und diese Klausel haben wir mit reingenommen. Das heißt, rein theoretisch könntest du es doch nochmal verändern. Ich könnte es jetzt nochmal verändern, wenn ich wollte. Das wollte ich irgendwie. Man ist doch letztendlich, Mensch, es ist meine Tochter. Es ist so ungeheuerlich, was sie gemacht hat. Ja, eben. Es ist ungeheuerlich. Es ist, finde ich, unverzeihlich. Ja. Ingrid, ich finde es unverzeihlich. So darf man niemals mit Eltern umgehen. Nein, eben. Und darum, ich... Hast du denn dann danach irgendwann nochmal mit ihr diskutiert oder gesprochen? Nein, dann starb mein Mann. Und da gab es eine Beerdigung, da muss die Tochter doch kommen. Ja, ich habe sie angerufen und habe nur gefragt, ob sie Wert drauf legt, mit unter der Anzeige zu stehen. Und ja, selbstverständlich, sagte sie. Aber aufgrund deines, dass du dich nicht gemeldet hast, da war ihr schon klar, du hast es kapiert, was da los ist. Ja, natürlich. Vor allen Dingen habe ich ja ein paar Mal zu ihr gesagt, ob wir uns nicht mal unterhalten könnten, mal über die Sache sprechen könnten und so weiter. Aber sie hatte nie Zeit. Ach so, das heißt, du hast das Gesprächsangebot sogar noch gemacht? Ja, ich wollte also einfach, dann wollte ich ihr von ihr also klipp und klar auch hören, dass es mir wirklich dann so vom Kopf schmeißt. Ist denn die Tochter, auch das würde es nicht rechtfertigen, aber ich frage es mal trotzdem, ist die Tochter denn sehr, sehr arm, hat wenig Geld? Nee, im Gegenteil. Im Gegenteil sogar? Ja, ja. Aber da war die Gier, die wollte noch mehr? Ja, anscheinend, ich weiß es nicht. Also... War sie denn auf der Beerdigung von dem Vater? Ja, die ganze Familie war da. Aber da wurde dann drüber hinweggeschwiegen. Ja, sie hat sich da, ich meine, es lag ein wunderschöner Kranz da. Und und ansonsten, wie gesagt, war da Nacht denn eigentlich absolut Eiszeit. Und dann haben sie vom Gericht dann die Abschrift von dem Testament bekommen. Und als sie dann gelesen hat, dass sie enterbt ist, da war es natürlich aus, ne? Ja, hat sie sich dann nochmal geregt danach? Sie hat mir einen Brief geschrieben, den hätte ich mir am liebsten eingerahmt. Also. Was war der zentrale Satz in diesem Brief? Ja, dass sie ja immer nur mein Bestes gewollt hat und aber ich das ja nie begriffen hätte und so weiter und so weiter. Also. Was sagt ein anderes Kind zu der ganzen Geschichte? Sie hat sich daraufhin von ihr distanziert. Welche Chance würdest du sehen zu einer Versöhnung? Was müsste passieren? Ja, ich glaube fast, ich habe eigentlich die Hoffnung ziemlich aufgegeben, muss ich sagen. Aber ich wollte einfach nochmal, irgendwie, ich verfolge deine Sendung immer und ich habe gedacht, es wäre vielleicht doch ganz interessant, du hörst ja viele Sachen, mal so deine Meinung dazu zu hören. Man ist immer noch im Zweifel, hat man sich nun wirklich richtig verhalten oder nicht, aber... Ingrid, ich würde ja ganz offen sagen, ich finde, dass ihr euch völlig richtig verhalten habt. Und so bitter das auch ist, es ist dein Kind. Ja. So richtig verhältst du dich. Ich würde an deiner Stelle nicht auf die Tochter zugehen. Nein, das mache ich auch nicht. Nein, nein. Sie hätte noch mal Gelegenheit gehabt. Ja. Durch eine Familienfeier ist zu viel gesagt, aber jedenfalls etwas, wo sie auch anwesend war und ich auch. Mhm. Aber wir sind uns gar nicht groß über den Weg gelaufen, aber sie wusste, dass ich da war. Mhm. Und da hätte sie ja Gelegenheit gehabt, wenn sie wollte. Ach Ingrid, die hätte immer Gelegenheit, wenn die guten Willens wäre. Ja, sie weiß, wo du wohnst und wie man dich erreichen kann. Das ist richtig. Ich finde, du und dein Mann, ihr habt das völlig richtig gemacht. Das ist traurig, dass es so ist, aber es ist dann offensichtlich so, wie es ist. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist natürlich bitter, wenn man eine Tochter hat und die also wirklich dann restlos fallen lässt, nicht? Ja, aber die Tochter hat dich ja letztendlich auch restlos fallen lassen. Ja, also das, was sie da gemacht hat, ist eigentlich unverzeihlich, denn sie wollte mich ja wirklich, also sagen wir es jetzt mal so, aufs Kreuz legen, nicht? Ja, aber ganz übel. Nicht? Ganz übel. Ja. Ingrid, ich finde, du hast es richtig gemacht und wenn es zu einer Versöhnung kommt, dann muss das definitiv von ihr ausgehen. Da muss der Schritt von ihr ausgehen. Und und das wird nicht passieren, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Und ich habe ja damals noch einfach auch, um mich irgendwie rückzuversichern, als mein Mann dann tot war, wenn man dann so alleine davor steht, ist das ja auch alles nicht so einfach. Und da bin ich mit diesem Brief noch zu unserem Anwalt gegangen, den wir ganz gut kennen, und auch zu einem Steuerberater und habe nur ihnen das vorgelegt, habe gesagt, ja, was ist das? Und der Steuerberater hat nur auf den Papierkorb geschaut und hat gesagt, der Brief gehört da rein. Ja. Liebe Ingrid, ich kann weiter nichts dazu sagen, als dass du es richtig gemacht hast und dass es traurig ist, aber dass die Dinge so sind, wie sie jetzt sind. Ich denke auch, es wird so. Ja, ich muss noch dazu sagen, dann war ich einmal im Krankenhaus, hatte eine Operation vor mir, ist ja in meinem Alter auch nicht mehr so ganz ungefährlich. Mhm. Und da hat meine jüngere Tochter sie angerufen und hat gesagt, so und so, unsere Mutter ist im Krankenhaus, das und das ist, und möchtest du eventuell sie mal besuchen oder so? Und hat sie gesagt, nein, eher nicht. Ja, also das unterstützt jetzt nochmal das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Ingrid, alles Gute, trotz allem wünsche ich dir von Herzen. Ja, danke, das ist nett. Alles Gute, tschüss. Ja, danke schön, tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema, falls ihr gerade zugeschaltet haben solltet, heißt für immer zerstritten. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die ja mit jemanden so sich überworfen haben, dass es wahrscheinlich keine Versöhnung gibt. Gerade haben wir ja schon einen ziemlich heftigen Fall gehört. Und man kann sich mit allen möglichen Leuten überwerfen, mit den Eltern, mit den Geschwistern, mit dem besten Freund, mit dem Ex-Partner, mit dem Arbeitskollegen, mit dem Arbeitgeber, mit Nachbarn, wie auch immer. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch und erzählt mir eure Geschichte. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Peter, der ist 29. Hallo Peter. Hallo Domian. Hallo Peter. Mit wem bist du denn zerstritten? Und zwar mit meinem allerbesten Freund und Arbeitskollegen. Mhm. Wie lange wart ihr beste Freunde? Knapp 5 Jahre. Mhm. Und wie lange seid ihr jetzt schon zerstritten? Ja, das ist so. Also wir haben uns 2006 auf der Arbeit kennengelernt. Wir waren beide im Lager und haben dann halt sehr schnell Freundschaft geschlossen, haben dann viele Urlaube gemacht und auch immer dabei dann eine Kamera laufen gehabt. Und so, wir waren beide jahrelang Single. Und dann habe ich meine heutige Frau dann kennengelernt. Und er kommt gebürtig aus Wilhelmshaven. Wir wohnen hier in Buxtehude. Er ist dann irgendwann hier mal runtergezogen. Und seine Eltern, da hatte er keinen Kontakt zu, weil die beide schwer alkoholkrank waren. Und ich habe ihn dann schon 2008 beim Tod seiner Mutter begleitet. Ja. Und jetzt ist dann Anfang 2010 ist dann auch noch sein Vater verstorben. Ah ja, und da steht man natürlich als beste Freunde zueinander. Und genau, so warst du dann auch 2010 an seiner Seite. Ich war an seiner Seite, genau. Da hatte ich dann auch schon meine heutige Frau dann als Freundin schon. Und was ist denn jetzt Schlimmes passiert, dass es zerrüttet ist? Er hat sich unsterblich in meine Freundin verliebt. Ah. Wann war das? Als er dann halt in der Trauerzeit war, also als sein Vater verstorben war. Also 2010. Wir haben dann bei ihm übernachtet. Und wir haben bei ihm übernachtet und ich war dann berufstätig, musste wieder los und aus Solidarität ist meine Frau dann nochmal tagsüber dann zu ihm hin, wollte ihm halt ein bisschen Abwechslung bieten, mit ihm dann halt durch die Straßen bummeln gegangen, nichts Besonderes, nichts Spannendes. Und da fing er dann aber an, wirklich um sich zu werben, also mich schlecht zu machen, wirklich mich schlecht zu machen, mich schlecht darzustellen, sich als besser darzustellen, die würden ja viel besser zusammenpassen und so weiter und so fort. Also zudem auch noch sehr, sehr plump, diese Anmache. Das hat deine Freundin dir gleich erzählt. Sie hat es mir sofort erzählt. Ja. Sie saß dann total verwirrt auf dem Sofa, als ich dann nach Hause kam von der Arbeit und sie weiß nicht, was sie jetzt denken soll und was sie machen soll. Ich habe gar nicht lange gefackelt. Ich habe die Autoschlüssel wieder geschnappt und bin zu ihm hingefahren, wohnte im Nachbarort und habe ihn zur Rede gestellt, was das soll. Mhm. Und da brach er dann auch in Tränen aus. Es tut ihm alles unendlich leid, aber er hat sich zu seiner Familie und allem eine riesen Mauer aufgebaut. Mhm. Diese Mauer sei jetzt eingestürzt und er müsse jetzt auch mal an sich denken. Mhm. Das war aber ein einmaliger Vorfall, dass er deine Freundin das so gesagt hat. Nein. Meine Freundin war dann halt, ich sag's jetzt mal ganz salopp, treu doof, also sie hat es eigentlich nur gut gemeint und ist dann halt nochmal zu ihm hin, weil er immer wieder dann auch über das Internet dann halt schrieb, wie schlecht es ihm ging. Mhm. Aber und bevor du das erzählst, du warst ja bei ihm, dann ist er in Tränen ausgebrochen. Und genau. Wie seid ihr beiden Männer dann auseinandergegangen? Ich hab ihm gesagt, wir sind Freunde, du kannst mit mir über alles reden, aber mach mich nicht hinter meinem Rücken schlecht und vor allem vor meiner Freundin. Mhm. Ja, ja, und vor allen Dingen mach meine Freunde nicht an. Ja, eben. Ja. Und er entschuldigte sich halt dafür, er weiß selber nicht, wo ihm gerade der Kopf steht. Und ich verstehe, das heißt, ihr seid auseinandergegangen nach dem Motto, okay, ist jetzt was schiefgelaufen, aber wir versuchen es weiter Freunde zu sein. Genau, so, genau, richtig. Aber dann hat er wieder angefangen bei deiner Freundin. Er hat dann wieder angefangen, genau. Sie ist dann halt leider dann nochmal zu ihm hin, hatte sich nichts Böses bei gedacht. Mhm. Da hat er das dann aber auf die Spitze getrieben, indem er versucht hatte, sie zu küssen. Sie hat es dann abgewehrt. Saß dann verheult denn zu Hause, als ich von der Arbeit kam und sagte, er hat es wieder gemacht, er hat mich wieder dann, wie soll man sagen, angefallen nicht, aber halt, er hat sie gepackt und wollte sie küssen, sie hat es abgewehrt und ist dann schnell nach Hause und ich bin natürlich sofort wieder zu ihm hin und sag, sag mal, das gleiche wieder. Rennt dir der Helm, was soll das? Mhm. Und das war kurz vor seinem Geburtstag, er hatte im August dann den 33. Geburtstag, das war 2011, wo das alles war und wie hat er sich denn da dann gerechtfertigt? Ja, er fing wieder an zu weinen und ich weiß auch nicht, was mit mir los ist und es tut mir nach wie vor leid. Ich sag, ich bin jetzt das zweite Mal schon bei dir und du hörst damit ja nicht auf. Also anscheinend müssen wir erstmal getrennte Wege gehen. Ja, und das könnte er auch verstehen. Seid ihr danach getrennte Wege gegangen? Noch nicht ganz. Also er hatte dann auf dem Donnerstag Geburtstag und auf dem Samstag wollte er eine Party feiern und ich sollte für ihn dann die Musik machen. Mhm. Und ich bin dann halt am Donnerstag zu ihm hin, habe ihm dann halt, wie gesagt, mein Hobby ist Videobasteln und habe ihm dann halt ein Video aus seiner Kindheit dann zusammengeschnitten und ihm zum Geburtstag geschenkt und ihm gratuliert. Aber ich muss ja sagen, da bist du auch sehr wohlwollend, dass du nach diesen zwei Vorfällen dann sogar dich mit seinem Geburtstag beschäftigst. Ja, ich wollte einfach irgendwie auf Biegen und Brechen diese Freundschaft aufrechterhalten. Okay, erzähl mal weiter. Also Geburtstagsvideo gemacht und gratuliert. Genau, habe ihn dann auf dem Donnerstag besucht. Auf dem Samstag wollte er dann halt feiern und habe ihm dann gesagt, ich komme Samstag nicht. Erstens nicht alleine. Ich lasse meine Freundin nicht alleine zu Hause. Mhm. Zusammen geht erst recht nicht. Das kann ich nicht machen. Mhm. Dann siehst du sie ja wieder. Dann geht es wahrscheinlich wieder von vorne los. Also lassen wir das. Und zeitgleich war dann hier bei uns im Ort in so ein kleines Festival auf dem Firmengelände. Dann sind wir halt zu diesem Festival gefahren. Ja. Und auch viele gemeinsame Freunde, die mit auf dieser Party eingeladen waren, die waren schon früh abends mit auf diesem Festival. Ich denke, es war nicht so viel los da. Mhm. So, und am nächsten Tag habe ich dann gesehen, dass mich mein bester Kumpel dann aus allen sozialen Netzwerken, überall, auch aus Chats, so ICQ-ähnlich und alles, überall gelöscht und auch sogar auch ignoriert hat, dass ich auch gar keinen Zugriff mehr auf ihn habe. Und hat mir dann nur noch eine böse E-Mail geschrieben, dass er bitterlich enttäuscht ist. Er hatte fest damit gerechnet, dass ich trotzdem jeden Samstag zu ihm komme. Wie kam das denn, dass die Leute dann auf dem anderen Fest da waren? Das habe ich nicht verstanden. Anscheinend wäre da nicht so viel los gewesen. Es war langweilig, die Musik war schlecht und er hätte auch schlechte Laune gehabt. Ach so. Das hat er mit dir direkt nichts zu tun gehabt. Oder vielleicht indirekt. Indirekt. So, dann hat er dich auf den überall gelöscht oder schlecht gemacht? Genau. Und jetzt schlecht gemacht nicht, aber halt gelöscht, hat mir eine böse Mail geschrieben, dass es alles blöd ist und dass das so keinen Zweck hat. Und also war er beleidigt, dass du nicht auf den Geburtstag gekommen bist? Genau, richtig. Genau. War denn danach dann definitiv Schluss? Da war dann definitiv Schluss. Das heißt, absolute Sendepause. Ja, das heißt jetzt seit wie vielen Jahren? Zwei, drei Jahre jetzt? Drei Jahre. Jetzt drei Jahre. Drei Jahre. Und seitdem habt ihr auch seit diesen drei Jahren nichts mehr voneinander gehört? Ja, doch. Und zwar, mein Sohn ist 4,5 Monate zu früh auf die Welt gekommen. Das ist ein sogenanntes Extremfrühchen. Mit nur 400 Gramm ist er zur Welt gekommen. Und dann habe ich dann halt, das ist halt meine Art, Emotionen zu zeigen, habe ich daraus halt auch ein Video gemacht mit Fotos und auch ein paar Videoschnitten in kindlicher Sprache dann ein bisschen gemacht, um ihm das dann als 4-5-Jährigen vielleicht auch mal zeigen zu können, ein Video gemacht und habe das bei YouTube dann hochgeladen. Und da hat er dann das erste Lebenszeichen wieder von sich gegeben, mein Kumpel, und hat dann halt reingeschrieben, du hast alles richtig gemacht im Leben, ich bin furchtbar stolz auf dich. Das war also der erste Schritt auf mich zu. Hast du denn darauf dann reagiert? Ja, und zwar wieder mit dem Video. Und zwar auch von unseren Urlauben habe ich dann ein Musikvideo gemacht. Wir haben nämlich dann während der Fahrt auch immer gesungen. Hab dann halt den O-Ton rausgenommen und hab dieses Lied drüber laufen lassen. Und hab dann halt mehrere schöne Szenen und Bilder von uns gemeinsam dann dazu geschnitten und hab das dann auch versucht, was, online zu setzen. Was ja durchaus nett ist. Aber wie ist der Stand, um es mal zusammenzufassen, wie ist der Stand der Dinge denn heute? Und zwar, kann man das ganz klar erzählen, er ist verstorben. Oh. Er ist, das Makabre ist, wir haben nach 4 Monaten Krankenhausaufenthalt am zweiten Weihnachtstag unseren Sohn endlich nach Hause bekommen. Und zwar um 17 Uhr. Und laut Obduktion, weil mein verstorbener bester Kumpel, der hatte eine verschleppte Lungenentzündung, die aufs Herz übergegangen ist. Das laut heißt, Obduktion war der Todeszeitpunkt zweiter Weihnachtstag 17 Uhr. Ja. Das heißt, er hat dein Video noch zur Kenntnis genommen, was du ihm geschickt hast? Ich hoffe es. Also daraufhin hat er sich dann nicht mehr bei dir gemeldet? Nein. Er hatte einen Mitbewohner noch, mit dem, den ich auch von der Arbeit her kenne, also auch mit ihm befreundet bin, auch über soziale Netzwerke. Ich war dann halt verwundert, weil ich kam dann nach Hause und über alle möglichen sozialen Netzwerke stand dann Rest in Peace und alles Gute und warum bist du jetzt schon gegangen? Und ich denke, was ist denn jetzt los? Hat die denn alle angeschrieben? Was ist denn los? Ja, er ist nicht mehr. Er lebt nicht mehr. Warst du denn auf der Beerdigung? Ja, das musste ich einfach machen. Ich musste dein Freund ist dann wahrscheinlich sehr jung gestorben. Mit 31. Mit 31. Ja. Sind einige üble Dinge passiert. Zum Schluss gab es dann doch noch so eine leichte Versöhnung durch die beiden Videos, die du gemacht hast. Plagt dich dennoch irgendwie ein schlechtes Gewissen? Ja, schlechtes Gewissen in dem Sinne nicht, weil er hat in dem Sinne ja die Freundschaft gekündigt. Er hat ja mich überall auf einmal gelöscht und geblockt. Das war ja so von ihm nie geplant. Ja, finde ich auch. Also da hast du schon mal recht. Und vor allen Dingen hat er ja, gut, man soll nicht schlecht über Tote reden, aber man muss auch bei der Wahrheit bei Toten bleiben. Er hat ja die ganze Krise verursacht, indem er deine Frau, deine Freundin angebaggert hat. Richtig, genau. Und er ist Sternzeichen Löwe gewesen, also wirklich auch sehr sturköpfig konnte er sehr sein. Und von daher wollte ich, er ist selber so von der Art gewesen, nö, wenn, dann muss der auf mich zukommen. Der hat ja schließlich den Mist gebaut. Und diese Chance wollte ich ihm jetzt bieten, dass er auch wirklich dann den Schritt auf mich zumacht. Er hat es dann ja über diesen Kommentar bei dem Video auch getan. Hat er gemacht, ja. Also eine traurige Geschichte, also die zumindest jetzt sehr traurig geendet hat und die definitiv ist. Da gibt es jetzt nichts mehr zu verändern. Ja. Peter, danke für deinen Anruf und dass du uns das erzählt hast. Und ja, sehr gerne. Dir und deiner Familie alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke, dir auch. Dankeschön. Tschüss. Alles klar, tschüss. Ciao. Unser Thema für immer zerschritten. Und dazu hat sich auch gemeldet Yvonne, die ist 57. Guten Morgen, Yvonne. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo, Yvonne. Mir ist gerade speiübel, dass ich in deine Sendung bin. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon probiert habe, aber erstmal Chapeau an dich. Ich bin Fan der ersten Stunde an dich und an deine Sendung. Einfach nur klasse. Vielen, vielen Dank. Jetzt kannst du dir vorstellen, 57 Jahre alt, ich hatte in dieser Zeit auch immer mal das ein oder andere auch hätte zum Thema dazu beitragen. Das glaube ich, wenn du immer uns verfolgt hast. Genau. Ja, genau. Immer, fast immer. Ja. Und das sehe ich heute auch mal so ein bisschen als Wink des Schicksals oder vielleicht, dass mir irgendein guter Engel hilft, dass ich heute bei dir durchgekommen bin, weil nämlich leider bin ich mit meinen beiden Kindern zerstritten, was mir ganz, ganz schlimm aufs Herz liegt. Wie alt sind deine beiden Kinder? Meine Tochter ist 84 geboren, 29 und mein Sohn wird 28 im November. November. Warum bist du zerstritten? Ja, weil ich mich vor einem Jahr von meinem Mann getrennt habe. Ach, deshalb? Nach 38 Jahren Ehe, ja, die also nicht einfach waren. Wir hatten eine sehr schwierige Ehe. Durch Alkohol, durch Meinungsverschiedenheiten, durch so dieses ja. Übliche, sage ich jetzt mal. Und von dir ging dann auch der Wunsch der Trennung aus? Es war so, Domian, dass ich mich schon nach ein paar Jahren trennen wollte. Mein Mann hat es immer wieder geschafft, mich bei Laune zu halten und immer wieder festzuhalten. Nach ein paar Jahren schon? Und dann, ja. Und dann ja. hat es 38... Nach 5, 6, 7 Jahren schon. Und dann hat er das wirklich geschafft, mich zu halten. Immer wieder. Er war neben seinem Alkohol, war da alles und streitsüchtig und alles Mögliche war er. Aber trotzdem muss ich wirklich sagen, ein sehr aufmerksamer, fürsorglicher Mann, arbeitsam. Mhm. Aber immerhin, Alkohol, ja, das war er. Streit. Ja, es war Alkohol im Spiel, Streit im Spiel. Ich war ihm einfach zu dominant, da kam er nicht mit klar. Gab es Gewalt? Nein, die gab es Gott sei Dank nicht. Das hätte ich dann auch nicht gemacht. Aber dann hast du nach 38 Jahren dann endgültig und endlich den Schlussstrich gezogen. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich schaffe das einfach nicht mehr. Ich habe alles gegeben. Ich habe ihm durch Krankheiten geholfen die letzten 13 Jahre. Ganz schlimm. Er hat 25 Operationen hinter sich. Es war immer ein Grund, dass ich nicht gehen konnte. Ich sage, ich lasse niemanden im Stich, der so krank ist und so weiter und so weiter. Und das haben deine Kinder dir übel genommen? Wie gesagt, das Problem ist, Domian, was ich nicht verstehe, meine Kinder wissen um diese schwierige Ehe. Die haben schon Die sind ja damit aufgewachsen. Ja, die haben schon seit 15 Jahren selber gesagt, Mensch, trennt euch endlich, wir können es nicht mehr ertragen. Ja, warum sind sie denn dann jetzt so sauer? Weil, kann ich dir sagen, Domian, ich hatte, als meine Kinder 2 und 3 Jahre alt waren, sprich vor 25 Jahren, eine einzige Affäre. Das habe ich meiner Tochter vor ungefähr einem Jahr gebeichtet. Das hatte ich so lange auf der Seele liegen. Meinem Sohn wollte ich das beichten, bin nicht mehr dazu gekommen. Dann kam die Trennung. Und dann haben meine Leute erfahren, also durch meinen Ex-Mann, dass ich mit dieser damaligen Affäre wieder zusammen bin. Ich habe diesen Mann nach so vielen Jahren aufgesucht und wollte wirklich nur wissen, wie es ihm geht. Also Moment, dass ich verstehe. Ja, Affäre ist irre lange her. Und dann, als du da in der Trennungsphase warst, da hast du diesen Mann wieder getroffen. Genau. Warst du da schon? Als ich mich getrennt habe. Ich war schon definitiv getrennt. Du warst definitiv von deinem Mann getrennt. Also es ist ja dein völlig gutes Recht, dich mit... Ich bin seit 10 Jahren vom Bett und Tisch getrennt. Ich habe mit meinem Mann nur noch in einer sogenannten Wohngemeinschaft. So, jetzt nochmal gefragt. Deine Kinder können dir doch nicht vorwerfen, dass du vor 25 Jahren mal einmal einen Fehler gemacht hast. Das ist das, was ich nicht nachvollziehen kann, Domian. Aber das werfen sie dir vor. Ja, ich habe so intelligente Kinder, die sind auch sozial intelligent und wir hatten so ein super Verhältnis. Und sie haben mir gesagt, Mama, macht wie ihr meint, wir stehen beide hinter euch, wir mischen uns nicht ein, wir halten nicht zu dem einen, nicht okay. zu dem anderen. Okay, Yvonne, dann versuche mal mir wiederzugeben, wie die Kinder argumentieren im Einzelnen. Das ist das Problem. Ich habe also mit beiden Kindern nochmal telefonieren können, nach langem Hin und Her. Sie haben sich immer irgendwie verleugnet und verweigert. Meine Tochter fing einen Streit an, das ging so schnell, dass ich gar nicht so schnell fassen konnte, was los ist. Und warf mir vor, ich wäre hinterhältig und manipulativ. Und ich sage immer, Mensch, Kind, ich will jetzt den Namen nicht sagen, sag mir doch bitte, was ich getan habe. Sag's mir doch einfach. Du weißt ganz genau was, tu nicht so. Ist einfach nur schlimm, Domian. Und da habe ich gesagt, willst du jetzt den Kontakt anbrechen? Ich sage, tu mir das nicht an, ich möchte den Kleinen sehen. Nee, stopp. Also sie hat nicht das nochmal thematisiert, dass du damals fremdgegangen bist. Nichts. Aber du vermutest, dass es daran liegt, oder wie? Ja, muss es. Ach so, das ist eine Vermutung. Ach so, also kein Kind hat es dir klar gesagt, wir verzeihen dir nicht, dass du damals fremdgegangen bist. Nein. Das nicht. Nein. Es ist nur eine Vermutung, weil sie können mir sonst nichts vorwerfen. So, das war das Gespräch mit der Tochter. Wie waren die Gespräche oder das Gespräch mit dem Sohn? Mit dem Sohn, da habe ich eigentlich dann auch noch mehr Hoffnung gehabt, weil er so sehr sozial intelligent ist und auch immer alles so gut versteht und alles. Und ich habe ihm durch so viel durchgeholfen auch. Er hat auch so schlimme Zeiten hinter sich. Und ich habe Ich sag, lass uns treffen. Ich sag, muss nicht hier in meiner jetzigen Wohnung. Lass uns treffen, irgendwo neutral, Kaffee trinken, lass uns einfach sprechen. Nee, wollte er nicht. Und ja, er will sich wieder melden, hat er aber nicht getan. Er hat dann irgendwann freitags nachts, als er stark getrunken hat, mich angerufen, aber auf meine alte Handynummer. Mhm. Und da auf dem Anrufbeantworter mir ganz bitterböse Worte gesprochen. Welche Worte waren das? Ja, das kann ich hier gar nicht wiedergeben. So in etwa. Sinngemäß nur, dass ich unter der Schublade bin, dass ich gar geht gar nicht. Und ich wäre nicht einmal mehr, wie hat er sich ausgedrückt, dass ich, Entschuldigung, Wortfindungsstörung gerade, dass ich den Namen überhaupt noch tragen dürfte, diesen Familiennamen, also es ging überhaupt nicht. Und vor dieser Scheidung, vor der Trennung von deinem Mann, war das Verhältnis zwischen dir und den Kindern super. Wir hatten einen super Kontakt. Haben denn die Kinder heute einen Kontakt, einen engen Kontakt zum Vater, weißt du das? Ja, das weiß ich, dass sie das haben. Das weiß ich. Das ist aber hart, wenn man mit einem Schlag quasi zwei und das Schlimme ist, Dorian, ich darf mein Enkelkind nicht sehen. Ich habe ein dreijähriges Enkelkind, das habe ich vor einem Jahr das letzte Mal gesehen. Ich darf das Kind nicht sehen. Ich darf keinen Kontakt haben. Das tut mir so wahnsinnig weh. Ich liebe dieses Kind sehr. Wie verhältst du dich denn im Moment? Hältst du ganz still oder tust du noch was? Ich versuche, die Füße stillzuhalten, weil ich glaube, dass ich sonst immer noch tiefer mich reinreite. Ich versuche ab und zu anzurufen, auf denen auf Anrufbeantworter zu sprechen und bitte sie immer wieder, lasst mich sprechen, meldet euch, bitte, bitte. Ich möchte einfach nur wissen, ob ihr noch lebt und wie es euch geht und was ihr tut. Und Yvonne, ich würde dir als ganz Außenstehender, neutraler Mensch raten, auch das nicht mehr zu tun. Okay, ich hab's mir gedacht. Das wissen die ja, dass dass deine Tür offen steht. Ich glaube, wenn ein auch nur ansatzweise irgendeine Chance besteht, was immer da vorgefallen ist, nur indem du dich zurückziehst und das lass sie kommen, dass die den ersten Meinst Schritt... Meinst du nicht, dass die mir irgendwann mal vorwerfen, du hast dich nie mehr wieder gemeldet? Nein, so wie du es jetzt schilderst, hast du ja massiv versucht, den Kontakt herzustellen. Was soll ich mit dem Kleinen machen? Ich habe immer Gutscheine im Briefkasten geschmissen, und Geburtstag und Ostern und Weihnachten. Na gut, das kannst du ja machen. Das kannst du ja weitermachen. Okay. Das kann man weitermachen. Aber ich würde ja nicht mehr auf einen Anrufbeantworter sprechen. Okay. Ich würde nichts mehr machen. Ich hoffe, dass meine Kinder mich hören. Meine Tochter ist Fan von dir. Die hat dich auch immer gehört. Mhm. Ich hoffe es. Mhm. Ich bin so unglücklich. Ich habe wirklich alles getan für meine Kinder und für meine Familie. Mhm. Mhm. Und ich war in dieser Zeit, bin ich nicht fremdgegangen. Bist du denn jetzt mit deinem... Ich habe damals auf diesen Mann verzichtet, meiner Familie zuliebe. Mhm. Der war 23 Jahre alleine. Mhm. Bist du denn jetzt mit diesem Mann zusammen? Ich bin mit diesem Mann zusammen seit einem Jahr. Und ist es gut und bist du glücklich? Ich bin sehr glücklich. Ja, das ist ja schon mal etwas sehr Wichtiges. Sehr, sehr glücklich. Also Yvonne, halt die Füße wirklich ganz still. Okay, die Gutscheine kannst du dem kleinen Enkelmann einwerfen, das auf jeden Fall. Okay. Aber sonst nichts. Und vielleicht hoffen wir mal, dass deine Tochter oder vielleicht dein Sohn zuhört, zuschaut und vielleicht tut sich was. Ich würde es euch allen sehr wünschen, dass ihr wieder zueinander kommt und dass alles gut wird wieder. Danke. Von Herzen viel Glück, Yvonne. Danke für das Gespräch. Sehr gerne. Für dich auch alles Gute. Dankeschön, Yvonne. Tschüss. Danke, tschüss. 1.33 Uhr haben wir. Unser Thema heißt für immer zerstritten. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die ein schweres Zerwürfnis mit jemandem haben, vielleicht so schwer oder so schlimm, dass man fast keine Hoffnung mehr hat auf Versöhnung. Erzählt mir, was passiert ist. Telefonnummer 0800 220 50 50. Hier ist der Franz. Der Franz ist 64. Guten Morgen, Franz. Hallo, Domian. Hallo, Franz. Wie ist es bei dir? Mit wem bist du zerstritten? Meine Tochter. Auch eine so enge Geschichte. Ja, mit dem Kind, mit der Tochter. Ich sag mit dem Kind, mit der Tochter. Ja. Wie alt ist deine Tochter? 34. Und warum seid ihr zerstritten? Ja, in einem Satz gesagt, ich bin im Moment auch nervlich fertig. In einem Satz gesagt, der Schwiegersohn hat am Krankenbett meiner Frau, also die ist vor 8 Monaten, 9 Monaten verstorben, hat der Gamespielchen gemacht mit seinem iPhone. Und daraufhin habe ich ihn das Haus verboten. Und ich sag mal gleich zwischendurch zu Recht. Und finde ich. Ja, sie sind aber alle anderer Meinung. Und also das war das war Entschuldigung, dann sagte meine Tochter, Papa, du redest von meinem Mann. dann habe ich zu ihr gesagt, wenn das nicht passt, dann darfst du auch gehen. Und dann ist sie wutentbrannt aus der Wohnung hier raus. Ich noch hinterher, dann haben wir noch ein bisschen, also was heißt ein bisschen, haben wir noch diskutiert darüber. Mhm. Aber sie war dann weg und seitdem kein Kontakt mehr. Ich frage nochmal, war das am Krankenbett oder gar am Sterbebett? Am Sterbebett konnte ich ihn ja nicht verbieten. Meine Frau ist im Krankenhaus gestorben. Mhm. Das war dann 2 Wochen später. Aber das heißt, als deine Frau... Aber da hat er auch wieder das Handy in der Hand gehabt und war mit an Spielen. Ah, Moment, er ist dann ins Krankenhaus dann nochmal gekommen? Ja, das konnte ich ihn ja nicht verbieten. Ich kann ihn ja nur hier meine Wohnung verbieten. Mhm. Oder in dem Moment war ich auch gar nicht in der Lage, ihn das Krankenhaus zu verbieten. Aber immerhin, deine Frau ist dann kurz danach gestorben. Das heißt, es ging ja auch schon sehr schlecht, als sie zu Hause lag und als er seine Spielchen da am Krankenbett gemacht hat. Ja, natürlich. Welche Erkrankung hatte deine Frau? Ja, diesen Hirntumor. Mhm. Ja, das heißt... Dieses Glioblastom oder wie das Ding heißt. Schwerst erkrankt. Richtig, da hatte die ja schon mal ein Thema drüber dann. Mhm. Und dann ist er ins Krankenhaus gegangen und hat dann nochmal mit dem Handy, während er da am Bett stand, irgendwas gemacht? Ja, wir saßen ja von morgens bis frühen Abend, also mit 18 Uhr rum ist er verstorben, saßen wir alle am Bett, meine Tochter, mein Sohn, Schwiegersohn, Lebensgefährtin von meinem Sohn, ihre Schwester und ja, im Prinzip die ganze Familie. Mhm. Und er saß am Hinterhalt und war am Spielen. Und dann ging er noch eine Tüte Brötchen holen. Dann wurde noch gegessen am Sterbebett, obwohl vor der Tür ein Tisch stand und wo man sich hätte hinsetzen können. Ne? Und da hat deine Tochter auch nicht, ist nicht eingeschritten? Nein, mit keinem Wort. Aber da müssen doch alle komisch geguckt haben, wenn der da angefangen hat, Brötchen zu essen, während deine Frau stirbt. Ja, das sagst du, das habe ich auch gesagt. Und ja, jetzt hat meine Tochter vor 3 Wochen hat sie kirchlich geheiratet, da war ich noch niemals eingeladen. Waren denn alle dann auf der Beerdigung der Mutter? Auf der Beerdigung waren sie auch alle. Und ich habe da mit diesem vom Friedhofsamt gesprochen, wo man sich hinstellen sollte, nachdem die Urne da abgesenkt worden ist. Mhm. Und natürlich ist meine Tochter dann auf der Mitte stehen geblieben. Die Schwiegereltern von meiner Tochter ist keiner zu mir hingekommen. Also bis auf ein paar Arbeitskollegen von meiner Frau. Mhm. Die sind gekommen, mein Sohn, der Papa auch bei mir und alles andere ist dann da vorne stehen geblieben. Wann genau ist jetzt deine Frau gestorben? Die ist am 18. August im letzten Jahr. Ja. Und seitdem herrscht jetzt Sendepause zwischen dir und ja, der Tochter. Ja, sie hat hier 500 Meter Luftlinie von mir weg ein Haus gekauft. Ist nicht einmal über den Weg gelaufen. Ne? Und ich bin da ganz, ganz erstaunt drüber, dass sie so fest zu ihrem Mann hält, dass sie da selbst kein Gespür für hat, dass man das an einem schwerst kranken Bett, der schwerst erkrankt ist, nicht macht. Gab es denn kein Gesprächsversuch zwischen dir und deiner Tochter seitdem? Nein, ich will ja selber nicht mehr. Aber wenn sie jetzt zu dir käme und würde... Ich habe ihr lange Zeit gegeben, also vom August letzten Jahres. Ich habe im Dezember habe ich ihre Telefonnummern auf mein Handy alle gesperrt. Also sie erreicht mich nicht mehr telefonisch. Sie hat aber die Möglichkeit, diese 500 Meter zu laufen und mal hier vorbeizukommen. Das ist ja ihr Elternhaus. Würdest du sie reinlassen? Sie alleine ja, aber nicht mit ihm. Er hat keine Chance mehr in seinem Leben, bei mir in eine Wohnung zu kommen. Lass uns mal nicht so hart sein. Stell dir mal vor, der käme und würde sagen, Franz oder wie immer dich ja anspricht, das tut mir im Nachhinein sehr, sehr leid, was da vorgefallen ist. Lass uns Frieden schließen. Was würdest du sagen? Nein, könnte ich nicht. Warum nicht? Wenn er es einmal gemacht hätte, ja. Er hat es aber doch schon im Krankenhaus mehrmals gemacht, hat sich auch mehrmals ertappt gefühlt. Also mehrmals heißt im noch ja, meine Frau vorher. Meine Frau hat 6-mal den Schädel offen gehabt. Mhm. Und er hat sich immer am Krankenbett oder oft am Krankenbett so unauffällig saß er hinterm Bett und war an Spielen. Mhm. Was sagen deine anderen Kinder dazu, dein anderes Kind? Ja, mein Sohn hält sich da raus. Der muss seine Meinung haben. Ja, er findet es auch nicht gut, das findet keiner gut. Also komischerweise, meine ganzen Bekannten, die ich habe, die finden es alle nicht gut. Und von meiner Tochter, die Bekannten, sagte, das wäre Kinderkram. Und ich sehe das nicht als Kinderkram. Nee, Kinderkram, finde ich, ist das nur wirklich nicht. Ja, das hat zum Beispiel meine Schwägerin letztens auch gesagt, vertragt doch wieder, das ist doch Kinderkram. Da habe ich zu ihr gesagt, ich sage, deine Tochter ist vor kurzem auf, also zwei Wochen bevor meine Frau verstorben ist, mit 22, ist ja noch härter, klar, habe ich auch zu ihr gesagt, ich sage, überleg mal, mein Bruder hätte da gesessen und hätte ein Gamespielchen gemacht. Mhm. Ja, und dann hat sie ganz anders reagiert, ne? Also ich bin da ja auf deiner Seite, Franz, in das, dass dich das sehr, sehr, ich hätte ihn auch rausgeschmissen, muss ich dir auch ehrlich sagen. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber ich finde, dass man einen Menschen, wenn er wirklich einsichtig ist und Reue zeigt, sollte man die Hand reichen. Es ist nicht gut, auf Dauer in Feindschaft zu sein. Ich bin ja noch, pass mal auf, mein Traum war, meine Tochter zum Altar zu bringen, wie die kirchlich geheiratet hat. Mhm. Ich bin ja noch nicht mal eingeladen worden zur Hochzeit. Ja, gut, das hängt natürlich alles damit zusammen, dass da gerade zu der Zeit ihr völlig entzweit wart. Ja, aber ja, jetzt pass auf, ich war bei einer Bekannten, bei der war ich auf der Hochzeit gewesen, von ihrer Tochter, und breche den Besuch da ab und fahre 500 Kilometer zurück, um bei meiner Tochter, ich wollte nur in eine Kirche, die Festlichkeit wollte ich gar nicht mitmachen, die hätte ich gar nicht mitgemacht. Ich wollte nur in eine Kirche rein und durfte nicht. Wer hat dich denn davon abgehalten, in die Kirche zu gehen? Meine Bekannte. Wie deine Bekannte, wer ist das? Ja, spielt da jetzt keine Rolle. Ja, nee, ich verstehe nicht, wie deine Bekannte. Ich hab jetzt vor kurzem jemanden kennengelernt. Ach so, also, aber die Frau hat dir quasi nur geraten, da nicht hinzugehen. Richtig, genau. Gut, dann kannst du nicht sagen, du bist nicht in die Kirche reingekommen. Vorsicht. Nein, jetzt. Nee, Moment. Mein Sohn sagte, ich dürfte nicht rein. Es würden einige Leute davor stehen, die wüssten mich schon abzuhalten. Das hat mein Sohn mir gesagt, so in der Art. Mhm. Und ich wollte da rein, ich wollte wirklich da rein. Also du bist dann da hingegangen und standst vor der Kirche? Nein, ich bin nicht hingegangen. Nein. Und weil ich wüsste genau, ich wäre ausgerastet und darüber habe ich mit meiner Bekannte gesprochen. Okay. Und dann sagte, die gehen nicht dahin, bevor du ausrastest. Jetzt verstehe ich das, Franz. Trotzdem, ich sag's nochmal, wir reden ja im Moment auch über eine es ist ja hypothetisch, die Vorstellung, dass dein Schwiegersohn zu dir kommt und sich entschuldigt. Das ist ja eine reine hypothetische Vorstellung. Ja. Wahrscheinlich wird das ja aber ist das noch in weiter Ferne, dass er das tut. Aber ja, ich denke, das wird er gar nicht machen. Nein, aber ich appelliere ja nur an dich, sollte es vielleicht doch so sein. Und du merkst, dass ihm das wirklich leid tut. Wenn das ehrliches Gefühl ist, dann musst du ihm auch im Namen deiner verstorbenen Frau, musst du ihm die Hand reichen, finde ich. Du kannst nicht im Zorn und Hass selbst irgendwann ins Grab gehen. Das ist nicht gut. Ja, aber das will ich. Ach, Franz. Also ich bin ja völlig auf deiner Seite, das merkst du ja. Ich finde das Verhalten auch unterste Kante, was der da gemacht hat. Aber ich will einfach nur diesen kleinen Spalt öffnen, gerne bei dir geöffnet sehen. Wenn er reuig ist, dass du sagst, okay, dann ist es gut. Aber nur, wenn er wirklich reuig ist. Ja, vorher weiß ich das. Gut, das müsstest du. Kommt ein Enkelkind und er sagt, ich bin reuig? Nee, das glaube ich nicht. Naja, das musst du dann abschätzen, wenn du mit ihm von Mann zu Mann, wenn ihr miteinander redet. Ja, ich habe früher Jugendgruppen geleitet. Alle Schichten, alle sozialen Schichten Menschen drin. Mhm. Und ich habe nie Probleme gehabt. Die haben heute Kinder, die sprechen mir heute noch an und sagen, du, der Papa war bei dir in der Gruppe. Mhm. Und mit dem eigenen Schwiegersohn kommt man nicht klar. Ja, du bist tief verletzt, was ich auch verstehe, auch mit der Hochzeit, das ist natürlich schrecklich. Aber es ist eben auch deine Tochter, die da mit dem Mann zusammenlebt. Es wird ja schon kompliziert für dich, wenn deine Tochter bei dir vor der Tür steht und sagt, Papa, lass uns wieder gut sein. Ja, ich. Was dann? Aber ich denke, die wird auch nicht kommen. Man weiß es nicht. Das wird, wie war das Verhältnis früher zwischen dir und dieser Tochter? Wie war das Verhältnis? Ich habe sie, also das weiß ich, dass ich sie sehr kurz gehalten habe. Da unsere erste Tochter mit 2 Jahren verstorben ist, habe ich sie gehütet wie ein Augapfel. Und das sieht die aber auch alle nicht ein. Die sieht ein, nur, die denkt nur, ich hätte ihr die Jugend versaut, mehr oder weniger. Ne? Mhm. Ah, da liegen also Probleme im Hintergrund auch. Ja, ja, klar. Ich meine, das verstehe ich dazu. Das weiß sie auch mittlerweile, das habe ich auch gesagt, dass das der Grund ist. Und Ich schlag mal vor, Franz, ich glaube, alles, was man so sagen kann, ist zu dem Fall jetzt gesagt. Ich habe meine Meinung auch dazu gesagt. Vielleicht denkst du mal vielleicht ein bisschen über meinen Standpunkt auch nach. Das wird sich vielleicht sowieso im Laufe der Zeit noch etwas verändern bei dir, die Meinung, in welche Richtung auch immer. Mehr kann man im Moment nicht sagen. Aber wenn man, ich sag's nur noch mal so als Schlusswort, wenn die Chance für einen guten und gesunden Frieden besteht, sollte man diese Chance nutzen. Ja, mit ihr würde ich ja den Frieden schließen, aber nie mit dem Schwiegersohn, da komme ich nicht mit klar, Domian. Gut, dann würden wir uns jetzt im Kreis drehen, wenn ich es sage. Genau, das bringt ja nichts. Trotz allem wünsche ich dir natürlich auch Gutes, Franz, von Herzen. Und ja, danke sehr. Alles Liebe. Wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön, tschüss, Franz. Und gute Sendung machst du, Domian. Dankeschön, Franz. Tschüss. Ja, tschüss. Und wir machen weiter mit Christine, 24. Guten Morgen, Christine. Hallo. Hallo, Christine. So, jetzt bist du mit deiner Geschichte dran. Mit wem bist du zerstritten? Mit meiner Tante. Mit der Tante. Warum? Ja, und zwar, weil ihr Ehemann versucht hat, mich ins Bett zu kriegen. Mehr oder weniger. Oh, also dein Onkel? Genau. Oder ist das angeheiratet? Angeheiratet. Mhm. Wann war das? Vor 2 Jahren circa. Erzähl mal, wie die Situation war, als er das versucht hat. Also ich war noch ganz spät online bei Facebook und er auch. Und dann hat er mich halt angeschrieben, weil ich halt zu spät noch wach war. Ja, und dann haben wir halt ganz normal geschrieben, halt über Familie und allem. Mhm. Ja, und dann hat er halt plötzlich angefangen, halt über meine Bilder zu sprechen, dass aus mir eine schöne, hübsche, junge Frau geworden ist und allem. Mhm. Hab mich halt auch höflich bedankt und wollte aber nicht weiter auf das Thema eingehen. Mhm. Hab dann halt mal so nachgehakt, wie es denn mittlerweile zu Hause läuft, weil der auch damals meiner Tante mal fremd gegangen ist. Mhm. Und ich halt auch sehr lange gebraucht habe, um wieder mit ihm zu sprechen, weil ich da ja sauer auf ihn war. Mhm. Ja, und keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Einladung für ihn war. Keine Ahnung, auf jeden Fall fing er dann an, dass er ja mal vorbeikommen könnte und mit mir in Ruhe mal darüber reden könnte. Mhm. Und ich meine, weil er halt damals fremdgegangen ist und dass er das auch, weil er halt zu Hause alles, ja, wie soll ich das erklären, bei ihm wohl schlecht läuft. Mhm. Und bist du denn dann auf diesen Vorschlag eingegangen? Ist er zu dir nach Hause? Nein. Nein, das war, erstmal war das spät in der Nacht und da habe ich dann gesagt, dass das sowieso nicht gehen würde. Und dann meinte er so, ja, aber wir könnten doch einen schönen Abend verbringen. Mhm. Und das würde wirklich wunderschön werden und es würde keiner davon erfahren. Und Noch höre ich aber nicht so ein ganz eindeutiges Angebot daraus. Nee, ich hatte ja dann abgeblockt und gesagt, das geht nicht. Und dann hat er gesagt, ja, du bist ja jetzt alt genug und ich würde halt gerne einfach mit dir schlafen. Und der hat ja nachher wirklich, hat ja richtig gebettelt. Das hat er geschrieben? Er hat geschrieben, ich will mit dir schlafen. Ja, hat er, definitiv. Und der hat er dann auch geschrieben, von wegen, ich soll jetzt schnell antworten, weil sein Akku leer gehen würde vom Handy, weil der wohl über Handy geschrieben hat. Hast du das kopiert? Und ja, ich habe nachher alles kopiert und meiner Familie gezeigt. Mhm. Aber er hat das Gleiche getan und meine Sachen rausgenommen. So, und ich hatte das aber erst kopiert, nachdem er das gemacht hat, um zu beweisen, dass ich abgeblockt habe. Mhm. Und dann wurde dieses nachher, ich hätte das manipuliert, weil er der Erste war, der es gezeigt hat. Mhm. Also ich bin nämlich direkt am nächsten Tag mit meinen Großeltern. Wie könntest du, ich weiß gar nicht, wie das geht, wie könntest du nachträglich in so einem Chat seine Antworten da reinbauen? Ja, das habe ich denen auch versucht zu erklären, aber man kann auf jeden Fall Einträge löschen. Löschen ist schon klar, aber wie kann man welche reinbauen? Das habe ich mich auch gefragt. Aber irgendwelche Freaks werden das können. Bitte? Ja. Meine Tante ist da so verbohrt, die glaubt mir da kein Wort. Ach so, das heißt, die Tante und die Verwandtschaft ist gar nicht empört? Doch. Ich habe lange Zeit mit meinen Großeltern nachher nicht mehr geredet. Mhm. Weil mein Onkel das so dargestellt hätte, als ob ich ihn verführt hätte. Mhm. Ja, die Frage ist jetzt, wer glaubt dir in der Verwandtschaft? Mittlerweile habe ich wieder Kontakt mit meinem Vater und mit meinen Großeltern. Weil die halt ihr Enkelkind halt auch wieder haben wollen, weil wir sehr lange nicht mehr geredet haben. Okay, aber die haben die alle? Die haben dir nachher geglaubt, ja. Nachher haben sie mir geglaubt. Aber am Anfang hat dir keiner geglaubt? Hat mir keiner geglaubt. Und wie lange liegt das jetzt zurück? 2 Jahre. 2 Jahre, genau. Ja, 2 Jahre. Ja. Und die Tante? Meine Tante weigert sich. Ich habe angerufen, ich habe auf einen Anrufbeantworter gesprochen. Jedes Mal, wenn sie drangegangen ist, hat sie sofort aufgelegt. Wenn die Kinder drangegangen sind, haben sie mich natürlich weitergereicht. Und als es dann hieß, Christine ist am Telefon, dann hat sie das Telefon genommen und aufgelegt. Ich komme nicht an sie ran, obwohl ich nicht diejenige bin, die eigentlich auf sie zugehen müsste, weil ich bin ihre Nichte. Und ich, für mich ist die Meinung, Blut ist dicker als Wasser und er ist ihr schon mal fremd gegangen. Und ich weiß nicht, ich finde es einfach nicht in Ordnung, dass sie... Er hat aber nie... Hat er denn nochmal das Gespräch mit dir gesucht? Nein. Nein. Nein. Nein, hat er nicht. Und deine... Er hat aber behauptet, er hätte versucht, mich anzurufen und ich hätte ihm abgeblockt, dass er sich bei mir entschuldigen wollte. Aber warum sollte er sich bei dir entschuldigen, wenn er ja nichts gemacht hat? Ja, er wollte sich dafür entschuldigen, weil er das Gefühl hatte, er hätte mir falsche Hoffnung gemacht. Ja, sehr vertrackt. Und deine was sagen jetzt heute deine Eltern? Also meine Eltern leben getrennt, aber meine Mutter hat dann meinen Vater angerufen und meinen Vater darum gebeten, mit mir zu reden. Und mein Vater hat sich dann meine Version angehört und hat dann gesagt, er würde dann hingehen und versuchen, als Vermittler zu dienen zwischen mir und meiner Tante. Mhm. Aber meine Tante weigert sich. Aber dein Vater und deine Mutter, die glauben jetzt dir. Ja, die glauben mir und meine Verwandtschaft auch, also Oma und Opa. Aber die Sache ist die, sie verzeihen ihm das, weil Monsieur unter Depressionen leidet. Und deswegen hat er alle Rechte der Welt, habe ich so mittlerweile das Gefühl. Du hast einen richtigen Zorn auf den, ne? Ja. Ja? Oh ja. Ich höre es. Er ist meiner Tante fremdgegangen. Und ich weiß nicht, der war immer weg, hat sich immer verpisst, weil wenn meine Tante nicht krank ist, dann sind die Kinder krank und er hat sich immer aus dem Staub gemacht. Und nee, also bei denen ist auch nicht alles im Rein. Wobei deine moralische Empörung natürlich in allen Ehren, wenn er der Tante fremd geht. Aber das ist natürlich in erster Linie ein Problem der Tante und nicht dein Problem. Ja, klar. Ja, ich weiß. Ja. Wenn die Tante das jetzt gewollt hätte, hättest du so eine Vermittlung mitgemacht? Sofort, natürlich. Sofort. Also ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu meiner Tante. Wenn ich früher meine Großeltern besucht habe, habe ich immer bei der im Zimmer mitgeschlafen. Und ich war auch immer gerne da, habe auch immer gerne auf die Kinder aufgepasst. Also eine vertragte Sache, wo man gar nicht jetzt eine Idee hat, was man machen kann. Wahrscheinlich kann man ja nichts machen, wie in vielen verwandtschaftlichen Verwicklungen und Verkantungen. Denn man muss es abwarten, bis vielleicht die Karten sich irgendwie neu mischen und dass man dann aufeinander zugehen kann. Wie lange sind die beiden denn zusammen, die Tante und dieser Mann? Oh Gott, seitdem ich denken kann. Also so lange schon. Also die haben, glaube ich, geheiratet. Da war ich so um die 8 Jahre alt, circa. Also Christine, ich glaube, du kannst nichts weiter tun als abwarten. Ich habe da auch keine große Idee, was man da tun könnte. Wenn die Verhältnisse... Ja, ist halt jetzt schade, weil ich jetzt halt Weihnachten nicht mehr dahin gehen kann. Weil wenn die da sind, wenn meine Tante da ist, dann würde ich da gerne hingehen. Ich weiß nicht, ob ich... Wenn ich mit meiner Tante Frieden schließe und ich bin in Zukunft von meinen Großeltern und die kommen zu Besuch, ich weiß nicht, ob ich ihm unter die Augen treten kann. Ich weiß nicht, ob ich ihn in meiner Nähe haben will. Also, lass es erstmal noch eine Weile so gehen und vielleicht kommt ja die Tante auch nochmal auf dich zu, wenn ihr daran gelegen ist, dass sie zumindest zu dir ein gutes Verhältnis hat und wie sich das dann mit dem Mann ergibt, muss man dann sehen. Aber auf jeden Fall. Würdest du dich mit jemandem einen Tisch setzen? Nein, man müsste reden. Für ein Gespräch auf jeden Fall. Liebe Christine, so weit, so nicht gut, aber so ist es halt manchmal im Leben. Aber dir wünsche ich natürlich alles Gute von Herzen. Ja, vielen lieben Dank. Und du machst wirklich eine super Show und ich wollte fragen, ob ich vielleicht für meine beste Freundin ein Autogramm haben darf. Natürlich, sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Super, danke. Bis dahin, tschüss, ciao. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Olaf und Olaf ist 52. Guten Morgen, Olaf. Hallo, Domian. Hallo, Olaf. Was ist deine Geschichte des Streites? Was ist meine Geschichte? Ich habe jetzt schon so viele traurige Geschichten jetzt schon vorher gehört. Aber meine Geschichte ist, dass meine Tochter, die ist 13 Jahre alt, sich seit einem halben Jahr von mir sich total zurückgezogen hat. Aber ihr lebt... Ich habe keinen Kontakt mehr. Achso, ihr lebt nicht in einer Familie? Nein, ich bin getrennt von meiner Ex-Frau seit 3 Jahren. Ja. Und die Tochter zieht sich seit einem halben Jahr zurück? Es gibt keinen Kontakt mehr? Nein. Und du weißt nicht, warum? Ich weiß nicht, warum. Ich habe, es war August vergangenen Jahres, ein Telefonat mit ihr gehabt. Dann habe ich schon gemerkt, es stimmt irgendwas nicht. Dann habe ich gesagt, Ma, was ist denn los? Dann sagst du mir, ja Papa, du bist schuld an meiner versauten Kindheit. Oh. Und das war ein Hammer. Das war ein Hammer. Was meinte sie damit, mit der versauten Kindheit? Die Trennung? Das weiß ich nicht. Das weiß ich bis heute noch nicht. Wie war der Kontakt denn geregelt? Wie oft war sie denn bei dir? Also man hatte da keine fixe Termine. Es war so, sagen wir mal im 10-Tages-Rhythmus, 14 Tage, 3 Wochen. Das ging eigentlich problemlos auch von meiner Ex-Frau aus. Mhm. Wie lange bist du denn von deiner Frau schon getrennt? 3 Jahre. Ach, 3 Jahre erst. Mhm. Aber wir waren zusammen 23 Jahre. Mhm. Und ja, es war eigentlich alles harmonisch. Mhm. Und dann war dieser Satz, den ich nie vergessen werde. Ich habe den Satz auch Psychologe gesagt, Beratungsstelle vom Landratsamt. Und die haben halt gesagt, naja, ein Kind mit 12 Jahren kommt eigentlich aus so einem Wortlaut nicht von alleine. Mhm. Du vermutest, dass deine Frau dahinter steckt. Ich weiß nicht wer. Seid ihr denn in einem großen Streit auseinandergegangen, deine Frau? Nein, eigentlich nicht. Wart ihr euch denn im Klaren, dass wegen des Kindes dann alles gut geregelt werden muss? Also der Zugang, dass das Kind sowohl guten Kontakt zum Vater als auch zur Mutter hat, war das klar alles? Das war eigentlich alles klar, bis auf dieses eine Telefonat, wo einfach die Tochter auf einmal gesagt hat, sie möchte nicht mehr. Papa, du bist schuld. Ich habe dann auch in späteren Telefonate gesagt, Mara, ich möchte mich gern verteidigen. Sag mir, an was bin ich schuld? An was bin ich schuld? Dann habe ich nur die Antwort gekriegt, Papa, du bist halt schuld. Hast du denn nicht danach mal versucht, mit deiner Ex-Frau ins Gespräch zu kommen? Hatte ich auch versucht, aber sie sagt dann, das wäre eine Sache zwischen der Mara und mir. Mhm. Ja, einfach. Und ich habe dann die Möglichkeit, mir zu sagen, Mara, sitze mal zu mir hin, gegenüber, wir reden, weil es geht halt nicht. Bevor du dich getrennt hast von deiner Frau, wie war denn die Ehe? Ich habe da auch nachgedacht, wie war die Ehe? Ich dachte eigentlich, sie wäre harmonisch. Gut, nach 23 Jahren ist eine Ehe vielleicht nicht mehr so, wie sie in den ersten Jahren ist. Aber sie war eigentlich, wie soll man sagen, normal. Normal. Also ich will darauf hinaus, hat das Kind viel Streit mitbekommen zum Beispiel? Gar nicht. Überhaupt nicht. Das Kind hat eben nur die Trennung mitbekommen. Die Trennung ist schon schlimm. Gerade in dem Alter, da ist man ja schon sehr wach und kriegt alles genau mit. Ja. Kommt hinzu, dass sie ist jetzt 13, sie ist in der Pubertät, spielt natürlich so alles verrückt im Kopf. Vielleicht ist es auch darauf zurückzuführen, dass das jetzt so eine vorübergehende Phase ist, dass sie es so krass sieht. Das vermute ich eigentlich schon eher, wie du mir das gerade erzählst. Hältst du es denn für möglich, dass deine Frau, du kennst deine Frau gut, dass sie die Tochter aufhetzt gegen dich? Das ist schwer zu sagen. Ich hoffe es mal nicht, weil das wäre eigentlich bitter nach so einer langen Phase, wo man zusammen gelebt hat. Mhm. Ich weiß auch nicht, weil das Verhältnis zu meinem Sohn, das ist sehr gut. Ach, es gibt noch ein Kind? Ja, es gibt noch ein Kind. Wie alt ist das? Der ist 16. 16, und der lebt auch bei der Mutter? Der lebt auch bei der Mutter. Und da ist alles in Ordnung? Da ist alles in Ordnung, und wobei da leidet unter der Situation natürlich auch sehr, sehr stark. Mhm. Also, wie gesagt, vielleicht ist es wirklich eine vorübergehende Erscheinung. Natürlich steckt ihr die Scheidung und die Trennung tief in den Knochen. Da hat sie ja gelitten. Und jetzt ist sie in der Pubertät. Wer weiß. Die Sendung ist rum, Olaf. Ich schlage aber vor, dass mein Psychologe dich nochmal anruft. Vielleicht kann er dir noch einen guten Ratschlag geben, wie du dich verhalten sollst. Ja? So machen wir's. Lieber Olaf, du legst auf und Henning ruft dich gleich an. Okay, ich lege auf. Ja, du legst auf. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, mein Lieben, das war die unsere Sendung für immer verstritten. In der Technik Alina Marquis. Morgen sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. Ihr könnt gerne ab 0 Uhr anrufen unter der kostenfreien Nummer, die ihr kennt. Oder ihr mailt domian@wdr.de. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye bye.